Lektion 9, Grundtext. Was fehlt Herrn Altmann? Hallo. Ja, ja, hier Herr Jemand. Ich bin wieder aufgetaucht. Haben Sie sich nach mir gesehnt? Ebenfalls. Soviel ich weiß, ist unser Herr Siderow schon daheim. Ein braver Kerl, nicht? Und so originell, Ingenieur und gleichzeitig Kaufmann. Was es nicht alles gibt. Nebenbei gemerkt, wissen Sie Bescheid, mit Herrn Altmann ist etwas nicht ganz in Ordnung. Gestern Abend hat er einen Schnellmedizinhilfewagen angerufen. Aha, da ist er selber. Guten Morgen, meine Freunde, woran ich persönlich sehr und sehr zweifle. Ist das Ihr Ernst? Was ist Ihnen geschehen? Oh mein Gott, warum ausgerechnet ich? Udo, was ist passiert? Wofür stellt das Schicksal mich auf solch eine harte Probe? Woran bin ich schuldig? Worin bestellt meine Sünde? Lieber Herr Altmann, was für ein Unglück ist Ihnen zugestoßen? Oh, mir ist so schwer zumute. Lektion 9, Szene 2. Herrgott, sind Sie mal imstande, uns alles auseinanderzusetzen? Meine Freunde, ich bin schwer, kann sein todkrank. Unsinn, Quatsch. Wo haben Sie das her? Was fehlt Ihnen? Was tut Ihnen weh? Haben Sie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Fieber, Husten, Schnupfen? Niesen Sie heftig? Ich meine ja. Blutet Ihre Nase dabei? Ich meine nicht, weil ich beim Anblick des Blutes gewöhnlich ohnmächtig werde. Aha, meine Vermutungen sind also eingetroffen. Sie sind nervös, aufgeregt, Ihre Sinne sind geschärft, Ihnen schwindelt. Klar, ich stamme aus einer Arztfamilie und wage eine Diagnose zu stellen. Das ist die akute Erkrankung der oberen Atemwege. Sie haben sich erkältet. Alle Symptome dafür liegen vor. Herr Altmann, es geht nicht um Leben und Sterben. Und doch gehören Sie ins Bett. Lektion 9, Szene 3. Sie müssen Medikamente einnehmen. Vorbeugen ist besser als heilen. Aber wenn die Sache so steht, neigen Sie zu Erkältungen? Keine Ahnung. Aber seit ich zu studieren begonnen habe, hat die Widerstandskraft meines Organismus merklich nachgelassen. Oh, der Hals schmerzt mir jetzt auch. Er ist sicher geschwollen und entzündet. Wer? Herr Altmann? Nein, der Hals, die Kehle. Das ist die Angina, eine bekannte Krankheit. Ich habe an der auch mal gelitten. Oder die Grippe. Gerade jetzt grassiert eine Seuche. Herr Altmann, sind Sie gegen die Grippe geimpft? Und überhaupt, haben Sie einen Arzt konsultiert? Bei wem sind Sie in Behandlung? Haben Sie einen Sozialversicherungsschein? Ja, aber mein behandelnder Arzt hat heute keine Sprechstunde. Aber Sie müssen unbedingt eine Kur machen. Nach einer Grippe kann man sich ohne weiteres irgendwelche Komplikationen zuziehen. Sie sollen das Bett hüten. Aber mein Studium. In 2 Wochen muss ich Prüfungen in allen Fächern ablegen. Ich brauche eine Bescheinigung. Udo, vernachlässigen Sie bitte nicht Ihre Gesundheit. Lektion 9, Szene 4. Ich bin auch dieser Meinung, aber was soll ich tun? Das Studium vernachlässigen? Wissen Sie was? Gehen Sie mal in die Poliklinik und lassen Sie sich von einem diensthabenden Internisten untersuchen. Ja, er misst Ihnen die Temperatur, den Blutdruck, fühlt den Puls, gibt eine Spritze. Spritzt ein schmerzstillendes Mittel ein, verschreibt alle nötigen Arzneien, Tabletten, Salben, Pulver, Mixturen, Gurgeln, Spritzen. Weist sie in ein Krankenhaus ein. Und wann werde ich aus dem entlassen? Das wird an Ihrem Zustand und Ihrem Befinden liegen. Bis es ärztlich verordnet ist, müssen Sie im Krankenhaus verbleiben. Und wie meinen Sie? Soll eine Frist wie 2 Wochen, ist sie real? Ich traue nicht meinen Ohren. Udo, habe ich mich nicht verhört? Sie träumen von einem Krankenzimmer? Nicht, dass ich das leidenschaftlich wünschte, aber... Lektion 9, Szene 5. Vielleicht sind Ihre Beschwerden auf abzulegende Prüfungen zurückzuführen. Nicht im geringsten. Nicht das verursachte meine Krankheit. Tja, lieber begebe ich mich mal nach Hause, esse eine Knoblauchscheibe, eine halbe Zwiebel, einen Löffel Honig. Vielleicht kommt bald die Besserung. Ja, bevor die Prüfungen beginnen. Und wissen Sie was? Nachdem die Besserung kommt, machen Sie sich sofort an Lehrbücher. Es steht Ihnen noch gewisse Zeit zur Verfügung. Ja, und zuletzt noch ein Rat. Kurz vor der Prüfung, vielleicht unmittelbar davor, essen Sie wieder von diesem Gemüse. Gott im Himmel, wozu denn? Dann wird sich die Antwort bestimmt nicht in die Länge ziehen. In der Regel haben die Prüfer Nerven wie Stricke, aber keine eisernen Nasen. Ach, Männer, Männer, immer Streiche machen. Na gut, Sie haben mich überredet. Ich gehe heim. Schön, Herr Altmann, alles Gute. Gute Besserung, baldige Genesung. Und Hals- und Beinbruch.